Kundgabe 6019. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.08.1954. Ewigkeitsbegriff. Vollkommenheit. Unendlich lange Zeiträume sind vergangen, in denen mein Schöpferwille tätig war, um alles von mir entfernte Geistige wieder zurückzuführen. Unendlich viele Schöpfungen sind also entstanden, die diese Rückkehr ermöglichen sollten. Und unzählige Seelen haben ihr Ziel erreicht, dass sie wieder bei mir weilen, im Licht. Doch noch viel längere Zeiträume sind erforderlich, bis alles Geistige den Weg zu mir zurückgelegt haben wird. Denn unzählig sind die Wesen, die aus mir hervorgingen und im freien Willen einst von mir abstrebten. Es sind Ewigkeiten, Zeiträume von für euch Menschen unfassbarer Dauer. Und daher kann das Wort ewig wohl angewandt werden, ohne ein falscher Begriff zu sein für euch, wenngleich auch einmal der Zeitpunkt kommt, wo jedem Zeitraum ein Ende gesetzt ist. Denn für mich ist auch die längste Zeitdauer nur wie ein Augenblick, für alles Geschöpfliche aber im Zustand der Unvollkommenheit unendlich lang. Im Zustand der Unvollkommenheit. Und nun werdet ihr verstehen, dass es eine Zeitbegrenzung immer nur im Zustand der Unvollkommenheit gibt, dass dagegen die Vollkommenheit keine Begrenzung kennt, dass für alles Vollkommene nicht mehr der Begriff Zeit angewendet werden kann. Und sonach ist es für mich selbst belanglos, wann die restlose Rückkehr zu mir vollzogen ist. Doch für euch, meine Geschöpfe, die aus eigener Schuld unvollkommen geworden sind, ist es von größter Bedeutung, wie lange ihr euch in einem Zustand befindet, der für euch quälend ist und dessen Zeitdauer also von euch selbst verkürzt oder verlängert wird. Je tiefer ihr in der Sünde steckt, je weiter ihr noch von der Vollkommenheit entfernt seid, desto mehr ängstigt euch der Zeit- und Raumbegriff, eben weil er für euch unfassbar ist und dennoch nicht geleugnet werden kann, weil eure Erdenlebenszeit eine eng begrenzte ist und doch endlose Zeiten in der Vergangenheit und ebenso endlose Zeiten der Zukunft für euch zur Gewissheit geworden sind. Letzteres sogar ist eure feste Überzeugung, so dass ihr kein Beenden einer Zeitepoche für möglich haltet. Eure Überzeugung ist insoweit berechtigt, dass es kein Ende gibt, dass immer und ewig bestehen bleibt das Geistige, dass aber das allein Wirkliche ist, dass nur das vergeht, was unwirklich ist, was nur Mittel sind zur Rückkehr zu mir. Und allzu oft rechnet sich der Mensch selbst zum Unwirklichen, zu dem, was keinen Bestand hat, was vergeht, wie die Zeit vergeht, weil er nicht des Geistigen in sich gedenkt, dem keine Begrenzung gesetzt ist, und das ewig nicht vergehen kann, das aber Ewigkeiten Qualen empfinden kann, weil es Ewigkeiten dazu benötigt, um vollkommen zu werden und dann aber auch endlos selig zu sein in vollster Freiheit, unabhängig von Zeit und Raum, weil es wieder bei mir weilet, der ich bin ohne Anfang und Ende und überall, der ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.